Li Junfan, so hieß er eigentlich, der erste chinesische Kino-Superstar und Schöpfer eines komplett neuen Kung-Fu-Stils. Bruce Lee, sein mysteriöser Tod vor genau 30 Jahren gibt bis heute Anlass zu Verschwörungstheorien und Legenden aller Art. Bei uns gibt's aber heute nur knallharte Fakten. Bruce Lee, der kleine Drache, ein Doku-Hörspiel von Jörg Butgereit. Jetzt im Lauschangriff, mein Name ist Robert Stoffner. Schnell und unkonventionell. Er konnte kämpfen wie ein Gott und fast genauso gut tanzen wie John Travolta. Nebenbei hat er Philosophie studiert, die Ästhetik des Actionkinos neu erfunden und sich mit nur 4 Filmen weltweit in die Herzen des Publikums gespielt. Was sich anhört wie ein Kinomythos, ist ein Kinomythos. Bruce Lee. Vor fast genau 30 Jahren, am 20. Juli 1973, starb er während der Dreharbeiten zu seinem 5. Film Game of Death. Dem Film, mit dem er zum ersten Mal in seinem Leben richtig abgesahnt hätte. Er war gerade mal 32 Jahre alt und auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Er hat gearbeitet wie ein Besessener, Tag und Nacht, als Drehbuchautor, Regisseur und natürlich als Schauspieler. Bis zur totalen Erschöpfung. Bevor er zufrieden war, mussten manche Kampfszenen 15 Mal und öfter gedreht werden. Er hatte sich vorgenommen, Hollywood zu erobern, ohne sich an die Studios zu verkaufen. Und er hat es geschafft. Nur konnte er seinen Ruhm nicht mehr genießen. Eine Hirnblutung hat den größten Kämpfer des asiatischen Kinos besiegt. So lautet zumindest die offizielle Version. Einmal versucht, Wasser zu greifen oder zu schlagen? Wasser ist die weichste Substanz auf Erden, kann sich jedem Behälter entsprechend formen. Dennoch kann es die härtesten Substanzen durchdringen. Ich möchte wie die Natur des Wassers werden. Mein Stil ist es, keinen Stil zu haben. Ein guter Kampfkünstler muss immer bereit sein. Er darf nicht über seine Aktionen nachdenken, muss reagieren können auf alles, was da kommen mag. Wahnsinnsszene, oder? Unbedingt. Das Wichtigste an einem Videoabend ist ein Motto. Und das Thema heute? Bruce Lee, der König des Kung Fu. Das Praktische an einem Bruce Lee Videomarathon ist ja, dass man sein gesamtes Werk an einem Abend weggucken kann. Es gibt ja nur 5 Bruce Lee-Filme. 4. Nur 4 Filme hat Bruce Lee abgedreht. Sein 5. mit dem verheißungsvollen Titel Game of Death blieb aufgrund seines plötzlichen und mysteriösen Todes im Juli 1973 unvollendet. Bruce Lee im Bett des Starlets Betty King Pei an Überdosis gestorben. Bruce Lee von chinesischer Untergrundmafia ermordet? Hat chinesische Regierung den abtrünnigen Bruce Lee umbringen lassen? Defekte Zelle in Bruce Lees Kopf war wie eine Zeitbombe. Lee hat Eifersucht und Zorn der Götter heraufbeschworen. Erst Jahre später wurde Game of Death mit einem Bruce Lee-Double fertiggestellt. Mein letzter Kampf, hieß er bei uns in Deutschland. Ein sehr unbefriedigender Film, der mit dem eigentlichen Konzept von Bruce nichts mehr zu tun hatte. Und indem er nur wenige Minuten zu sehen ist. Gut, dann einigen wir uns auf 4,5 Bruce Lee-Filme, ja? Du tust ja so, als hättest du überhaupt keinen Schimmer, wer Bruce Lee wirklich war. In den 70ern gab's mal ein Buch, das war von seiner Frau Linda geschrieben worden. Bruce Lee, The Man Only I Knew. Tolles Buch. Am 20. Juli 1973 brach meine Welt zusammen. Ich saß mit unseren Kindern Brandon und Fanny vor dem Fernseher, als gegen 22 Uhr das Telefon klingelte. war der Filmproduzent Raymond Shaw. Er bat mich umgehend, ins Queen Elizabeth Hospital zu kommen, denn mein Mann, der Superstar Bruce Lee, hatte einen Zusammenbruch erlitten. Ich war natürlich sehr in Sorge, aber Angst hatte ich eigentlich nicht. Wir hatten schon so viele Krisen durchgestanden. Im Mai war Bruce schon einmal zusammengeklappt und hatte sich schnell wieder erholt. Ich erreichte das Hospital etwa 15 Minuten vor der Ankunft des Krankenwagens und hielt das Ganze schon für ein Missverständnis. Der Pförtner meinte sogar, jemand hätte sich einen üblen Scherz mit mir erlaubt. Doch dann kam der Krankenwagen mit Blaulicht. Bruce war offensichtlich bewusstlos. Ärzte bemühten sich um ihn. Er kam auf die Intensivstation und ein Team von Spezialisten begann mit einer Herzmassage. Nach 10 Jahren Ehe mit dem Mann, der für seine Fitness weltberühmt war, der von den Medien als unbesiegbar gefeiert wurde, kam mir noch immer nicht in den Sinn, dass Bruce sterben oder gar schon tot sein könnte. Bruce Lee, der kleine Drache. Von Jörg Buttgereit. Bruce Lees Vater, Hoi Chuen Lee, war ein berühmter Sänger und Schauspieler der Cantonese Opera Company in Hongkong und viel auf Tourneen in der ganzen Welt unterwegs. Im November 1940 begleitete ihn seine hochschwangere Frau Grace nach Amerika. So kam es, dass Bruce Lee am 27. November 1940 als viertes Kind der Familie das Licht der Welt in San Francisco erblickte. Er wurde im Jahr des Drachen und in der Stunde des Drachen. Grace Lee nannte ihren Sohn Yun Fan, was so viel bedeutet wie San Francisco für immer. Doch der Arzt, der ihn auf die Welt brachte, gab ihm den anglizistischen Namen Bruce. Nach 5 Monaten kehrten die stolzen Eltern mit Bruce nach Hongkong zurück. Doch seine erste Filmrolle hatte der kleine Bruce schon hinter sich. In dem amerikanischen Spielfilm Golden Gate Girl ist er als Baby zu sehen. Ich weiß, dass viele seiner Fans davon überzeugt sind, dass Bruce mit seinem Wunderkörper geboren wurde. Doch als Kind aß er wenig, war oft krank und blieb lange Zeit dünn. Es ist schwer zu glauben, dass Bruce seinen außergewöhnlichen Körper durch intensives Training und seine ungeheure Willenskraft erworben hat. Für Bruce war Hongkong eine Ansammlung von Ghettos, in denen alle um ihr Überleben kämpften. Für ihn war es daher nur natürlich, sich einer Gang anzuschließen. In der Gruppe fühlten wir uns stark. Es kam oft zu Prügeleien mit rivalisierenden Banden. Irgendwann habe ich mich damals gefragt, was ich wohl tun würde, wenn ich alleine außerhalb unserer Gang auf eine mit uns verfeindete Bande treffen würde. Also habe ich angefangen, Kung Fu zu trainieren. Einfach, um mich besser wehren zu können. Meine Mutter hat mir die 12 Hongkong-Dollar pro Stunde bezahlt. Bei dem alten Meister Yip Man lernte ich die Technik des Wing Chun. Dieser elegante Stil des chinesischen Boxens soll vor etwa 400 Jahren von einer Nonne entwickelt worden sein. Besonders geeignet für Frauen und nicht besonders kräftig gebaute Typen wie Bruce einer war. Oft fanden Wettkämpfe verschiedener Kung-Fu-Schulen auf Häuserdächern statt. Besonders gefährlich waren diese Kämpfe allerdings nicht. Man holte sich vielleicht eine blutige Nase oder ein zerrissenes T-Shirt. Aber krankenhausreif wurde niemand geschlagen. Schon damals mochte ich es nicht besonders, wenn ich besiegt wurde. Die Wing Chun-Technik, die ich bei Meister Yip Man erlernte, schien mir nicht effektiv genug. Ich habe mir dann auch Techniken anderer Schulen angeeignet und viel an meiner Körperkraft gearbeitet. Aus Spaß hat Bruce an einem Boxwettbewerb an seiner Highschool teilgenommen. Trotzdem er sich nie ums klassische Boxen gekümmert hatte und zum ersten Mal Boxhandschuhe anhatte, hat er seinen Gegner sofort mit einer Geraden niedergeschlagen und war Highschool-Champion. Ich könnte glauben, du bist dabei gewesen. Im gleichen Jahr, 1958 muss das gewesen sein, habe ich übrigens auch den ersten Platz beim Cha-Cha-Cha-Tanzwettbewerb in Hongkong gewonnen. Ich hatte flinke Beine. Meine Eltern waren nicht so arm wie die meisten Leute in Hongkong. Ihnen gehörten einige Wohnungen, die Mieteinnahmen brachten und mein Vater verdiente gut bei der chinesischen Oper. Ich achtete darauf, dass ich immer gut angezogen war, doch das brachte mir oft Ärger ein. Zwei ziemlich große Typen haben mich eines Nachts angepöbelt. Ich würde mich wie ein Mädchen kleiden. Der kräftigere der beiden ging auf mich los. Doch bevor er mich erreichte, trat ich ihn mit meinem Fuß direkt ans Kinn. Er schrie vor Schmerz auf und ich wollte mir den anderen vornehmen. Doch der ist vor mir weggelaufen wie ein verängstigter Hase. Kung Fu ist die Kunst, ein Problem mit einer schnellen Bewegung zu lösen. Seine schlechten Schulzeugnisse und sein allgemeines Benehmen führten dazu, dass er einige chinesische Schulen verlassen musste. Nach vielen Kinderrollen in etwa 20 chinesischen Filmen spielte Bruce Lee mit 18 Jahren die Hauptrolle in dem chinesischen Film Der Weise. Der Film wurde ein Hit in Hongkong. Doch Bruce konnte den Erfolg nicht unterleben, denn sein Vater hatte ihn gegen Ende des Jahres 1958 in die Vereinigten Staaten geschickt. Er sollte von seinem Recht Gebrauch machen, sich um die amerikanische Staatsbürgerschaft zu bewerben. Mit $100 in der Tasche ging Bruce an Bord eines Frachters, mit dem er in seine Geburtsstadt San Francisco fuhr. Mein Vater wollte, dass ich endlich aufhörte, mich auf den Straßen Hongkongs zu prügeln. Er war auch nicht sonderlich davon begeistert, dass ich weiterhin Schauspieler sein wollte. Er sagte zu mir, wenn du unbedingt Schauspieler werden willst, dann halte dein Geld zusammen. Es mag sein, dass du schnell viel Geld verdienst, aber es wird auch magere Zeiten geben. Als ich in Amerika war, habe ich meine Eltern zu Hause in Hongkong nie um Geld gebeten. Tatsächlich hat Bruce in Seattle an der Technischen Hochschule eifrig gelernt und einen guten Notendurchschnitt erreicht. Er hat jeden Job angenommen, um sich über Wasser zu halten. Als er dann an der Universität zugelassen wurde, hat sein Tutor ihm geraten, Philosophie zu belegen. Er sagte zu mir, die Philosophie wird dir zeigen, wozu du auf der Welt bist. Meine Freunde waren etwas erstaunt darüber, dass ich tatsächlich Philosophie studieren wollte. Sie glaubten, eine physische Ausbildung läge mir näher. Philosophie und die Kampfkünste schienen sich auszuschließen. Aber ich hatte mich oft gefragt, was kommt nach dem Sieg? Warum ist es für uns so wichtig zu siegen? Was bedeutet Ruhm? Für alle Dinge, die wir tun, muss es doch eine theoretische Erklärung geben. Ich wollte den Geist in die Kampfkünste zurückbringen. Also habe ich tagsüber Philosophie studiert und abends habe ich, wie viele andere Chinesen in Amerika auch, in Restaurants als Tellerwäscher gearbeitet. Bis er auf die Idee gekommen ist, Kung-Fu-Kurse anzubieten. Das war allemal besser als Geschirr zu spülen. Vom Tellerwäscher zum Superstar. Das ist wie im Kino. Ja, genau. Bruce begann, sich jedes verfügbare Buch über die Kampfkünste zuzulegen, das er finden konnte. Er sammelte Filmaufnahmen berühmter Boxkämpfe von Muhammad Ali und Joe Louis und studierte sie. In den USA hat er auch begonnen, sich bewusster und gesund zu ernähren und gewissenhaft an seinem Körper zu arbeiten. Kung Fu ist eher eine Kunst als eine körperliche Übung. Auf subtile Weise soll das Wesen des Geistes mit der Technik in Übereinstimmung gebracht werden. Das Kung Fu-Prinzip ist nichts, das man erlernen kann wie eine Wissenschaft. Ständig trainierte er seine Schnelligkeit und Kraft, baute sich eigene Trainingsgeräte und fing langsam an, seinen eigenen Kampfstil zu entwickeln. Jeet Kune Do, was in etwa so viel heißt wie der Weg der eingreifenden Fäuste, nannte er seine auf Effektivität ausgerichtete Methode, die sich aus Elementen aller erdenklichen Kampfsportarten zusammensetzte. Jeet Kune Do hält sich nicht mit dem Unwesentlichen auf. Es folgt einer geraden Linie direkt zum Ziel. Einfachheit ist die kürzeste Distanz zwischen zwei Punkten. Vielleicht kann man Jeet Kune Do als anspruchsvolle Form des Straßenkampfes betrachten. Um Jeet Kune Do zu verstehen, sollte man alle Ideale, Methoden und Stile verwerfen. Mein Stil ist es, keinen Stil zu haben. Ein guter Kampfkünstler muss immer bereit sein. Er darf nicht über seine Aktionen nachdenken, muss reagieren können auf alles, was da kommen mag. Es gibt keine Technik, es gibt keinen Gegner. Das Wort Ich existiert nicht. Vergiss alles über Gewinnen oder Verlieren. Vergiss Stolz und Schmerz. Lass der Natur ihren Lauf. Und deine Werkzeuge werden im rechten Moment zuschlagen. Versuche, alle Regungen in dir abzutöten, die durch den Selbsterhaltungstrieb hervorgerufen werden, alles zu zerstören, was deinen Geist belastet. Niemanden zu verletzen, wohl aber deine eigene Gier, Verärgerung und Torheit zu überwinden. Jeet Kune Do heißt, sich selbst sein. Ich wollte lernen, mich selbst zu verteidigen. Karate und Kung Fu kam damals gerade in Mode. Damals in Seattle hat mich eine chinesische Freundin eines Abends mitgenommen nach Chinatown. In einem kleinen Kellerraum, wo sie Kung-Fu-Unterricht von einem gewissen Lee Jong-Fan bekam. Er hatte wohl schon Unterricht in Schulturnhallen, auf Parkplätzen oder in Universitätsräumen gegeben. Ich hatte ihn auch schon des Öfteren an meiner Schule in Seattle gesehen, meistens in Damenbegleitung. Er hielt wohl an unserer Schule Vorträge über fernöstliche Philosophie. Ehrlich gesagt, hielt ich Bruce anfangs für einen Angeber. Er war wirklich sehr extrovertiert. Ich habe mich aber trotzdem in seinem Jungfang Kung Fu Institut angemeldet. 99% der ganzen orientalischen Selbstverteidigung ist aufgesetzter Kram und Humbug. Es sieht toll aus, funktioniert aber nicht. Wenn eine zierliche Frau von einem kräftigen Mann angegriffen wird, gibt es nur drei Dinge, die sie tun kann. Ihm in die Augen gehen, in den Unterleib oder die Schienbeine treten. Das reicht gerade, um den Mann für einen Moment aus dem Gleichgewicht zu bringen und so schnell wie möglich davon zu rennen. Wir waren alle sehr beeindruckt von Bruce' immenser Körperkontrolle. Er zog uns Schüler mit seinen Techniken, seiner Energie, in seinem selbstbewussten Auftreten regelrecht in seinem Bann. Er hatte diese schnellen, fast katzenhaften Reflexe. Leute aus allen Kreisen kommen in meine Schule. Einige versuchen abzunehmen, andere wollen Selbstverteidigung erlernen. Aber die meisten kommen aus Eitelkeit. Kung Fu ist eine exotische Sache und viele verbinden damit auch Meditation und Zen. Denen muss ich dann sagen, dass sie lieber tanzen gehen sollen, wenn sie etwas Schönes lernen wollen. Warum sollte es für einen Boxer gut sein, zu meditieren? Das Verbeugen und Posieren ist mir zu steif und zu blöd. Diese Art der orientalischen Selbstverteidigung ist wie das Schwimmen auf dem Land. Wir können zwar alle Schwimmbewegungen üben, aber wenn sie nicht ins Wasser kommen, ist alles vergeblich. Viele wollen Bretter oder Ziegelsteine mit der Hand zerschlagen. Wozu? Das macht aus ihnen noch keine guten Kämpfer. Anfangs war ich nur eine von vielen in der Gruppe seiner Schule, die sich um ihn versammelten, um Kung Fu zu erlernen und Spaß zu haben. Nach dem Unterricht gingen wir alle zusammen noch irgendwo hin, ins Kino oder zum Essen. Als ich dann anfing, an der Universität zu studieren, habe ich Bruce noch viel öfter gesehen. Ich war damals erst 18 und hatte nicht vor, mich in ihn zu verlieben. Nach 3 Jahren schmiss ich mein Studium, ohne einen Abschluss zu haben. Aber ich hatte ja mein Diplom als Bräutigam, nachdem ich die blonde, blauäugige Linda Emery kennen und lieben gelernt hatte. Sie war eine meiner Schülerinnen in der ersten Kampfsportschule in Seattle. In Oakland und Los Angeles haben wir später sogar eine zweite und dritte Schule eröffnet. Am 25. Oktober 1963 war ich das erste Mal mit Bruce allein aus. Ich erinnere mich noch genau an die nicht unbedingt romantische Einladung von Bruce. Wir hatten alle auf dem Rasen der Universität trainiert und Bruce griff mich an und warf mich zu Boden. Dann lud er mich ein, mit ihm in dem Drehrestaurant an der Spitze des Space Needle Turms zu essen. Der riesige, nadelähnliche Turm war 1962 zur Weltausstellung in Seattle gebaut worden und war damals unheimlich in. Bruce hat mich mit seinem frisierten Ford abgeholt. Wenn ich heute an diesen Beginn unserer Liebe zurückdenke, wird mir klar, dass es gerade die Unterschiede in Rasse, Kultur, Erziehung und Tradition waren, die uns näher zusammenschweißten. Meine Mutter machte sich große Sorgen. Sie mochte Bruce. aber sie sah auch die Probleme, die unsere verschiedenen Kulturen auslösen konnten. Ich war ein typisches Produkt des amerikanischen Mittelstandes und empfand seine Herkunft und Einsichten als sehr bereichernd. Hast du einmal versucht, Wasser zu greifen oder zu schlagen? Wasser ist die weichste Substanz auf Erden, kann sich jedem Behälter entsprechend formen. Dennoch kann es die härtesten Substanzen durchdringen. Ich möchte wie die Natur des Wassers werden. Das amerikanische Fernsehpublikum lernte Bruce Lee zuerst als Kato kennen, den schlagfertigen Diener und Chauffeur des maskierten Verbrechenbekämpfers, die Grüne Hornisse. Another challenge for the Green Hornet. Moment mal, ich denke, es gibt nur 4 oder 4,5 Bruce Lee-Filme. Was ist denn nun wieder die Grüne Hornisse? Eine amerikanische Fernsehserie, in der Bruce nur eine Nebenrolle spielte. Kein Mensch schaltete allerdings damals den Fernseher an, um Hauptdarsteller Britt Reed als die Grüne Hornisse zu sehen. Alle wollten Bruce Lee als seinen Diener Kato sehen, wie er seinen Chef mal wieder aus einer brenzligen Situation heraushauen musste. Damit waren die damaligen kulturellen Wertvorstellungen der Amerikaner auf den Kopf gestellt. Denn zum ersten Mal war ein Asiate der Held einer amerikanischen TV-Serie, dem sämtliche weißen Kinder nacheiferten. Hier in Deutschland konnte man Mitte der 70er einige Folgen unter den Titeln Die grüne Hornisse und Der gelbe Taifun im Kino sehen. Der Produzent William Dozier kam bei der internationalen Karate-Meisterschaft in Long Beach, wo ich eine Kampfdemonstration gegeben habe, auf mich zu. Er hatte gerade die Batman-TV-Serie ins Leben gerufen und suchte nun einen Asiaten, der eine Nebenrolle in Green Hornet spielen sollte. Ich erinnere mich noch, dass ich bei den Dreharbeiten meine Tritte und Schläge langsamer ausführen musste, damit die Kamera meine Aktionen einfangen konnte. Andernfalls sah es so aus, als wenn meine Gegner einfach so vor mir umfielen. Bruce war nun begehrt und musste schweren Herzens einsehen, dass er in Zukunft nicht die Zeit haben würde, seine Kampfsportschulen zu führen, wenn er im Showgeschäft erfolgreich sein wollte. Zwischenzeitlich hatten schon Freunde wie Dan Inosanto die Schule in L.A. weitergeführt. Dennoch ließ er es sich nicht nehmen, speziellen Leuten Privatunterricht zu geben. Von dem Zeitpunkt an waren meine Geldsorgen vorbei. Ich glaube, ich war zu der Zeit der höchstbezahlte Kung-Fu-Lehrer der Welt. Hollywood-Stars wie Steve McQueen und James Coburn zahlten mir regelmäßig $50 für eine Privatstunde. Später stieg mein Honorar sogar bis zu $250 die Stunde. Roman Polanski ließ mich einmal in die Schweiz einfliegen, um Spezialunterricht von mir zu bekommen. Zu dieser Zeit waren auch einige der größten Karate-Profis meine Privatschüler. Joe Louis, Mike Stone, Chuck Norris. Bruce gab mir eine herrliche Erklärung seines Jeet Kune Do-Prinzips. Er sagte, wenn ein Bildhauer an einer Statue arbeitet, dann fügt er auch nicht ständig etwas dazu, sondern er meißelt das Unwesentliche weg, bis die Wahrheit ohne Verschleierung hervorkommt. Jeet Kune Do heißt also nicht, etwas hinzuzufügen, sondern etwas wegzulassen, nämlich das Unwesentliche. Wir alle hatten unseren festgefahrenen Stil, von dem uns Bruce befreien sollte. Einmal hat er mir völlig unvermittelt seine Geldbörse zugeworfen. Ich habe sie gefangen und er meinte... Das ist Direktheit. Wenn Sie tun, was Ihnen natürlich erscheint. Sie haben keine Zeit vergeudet, sondern einfach nach der Börse gegriffen. Sie haben keine klassische Position eingenommen, nicht vorher einen Grunzlaut von sich gegeben, sondern einfach die Börse gefangen. Sie hätten sie nicht geschnappt, wenn Sie all den traditionellen Unsinn getan hätten. Mit anderen Worten, wenn dich einer angreift, dann schlage ihn. Schließlich konnten wir uns ein nettes Haus in Bel Air, Los Angeles, kaufen. Es war ein recht normales Haus, aber es war unser erstes richtiges Heim. Dort bekamen wir auch unsere 2 Kinder, Brandon und Shannon, die Bruce abgöttisch liebte. Auch der Drehbuchautor Sterling Siliphant gehörte zu den Hollywood-Persönlichkeiten, die von Bruce unterrichtet wurden. In normalen Hollywood-Filmen gab es nicht viele Rollen für Chinesen, also schrieb er in den Kinofilm Marlowe mit James Garner 2 Szenen eigens für Bruce Lee. Okay. In der ersten Szene kommt Lee in das Büro des Privatdetektivs und nimmt es völlig auseinander. Grandios! In der anderen Szene kämpft Lee mit Garner auf dem Dach eines Gebäudes, von dem Lee schließlich schreiend und um sich schlagend herunterfällt. Bruce trank keinen Alkohol und hasste Nachtclubs. Trotzdem gingen wir in unseren mageren Zeiten zu einigen Hollywood-Partys, um Kontakte zu knüpfen. Er bekam kleine Rollen in den TV-Serien Der Chef, Blondie und Here Comes the Bride. Dann schrieb Bruce mit Sterling die erste Folge der Fernsehserie Long Street. James Franciscus spielte in Long Street einen blinden Detektiv, der von Bruce in die Kampfkünste eingeweiht wird. Nach der Fernsehausstrahlung erhielt Bruce viele begeisterte Zuschauerbriefe. Es war die erste wirklich gute Rolle für Bruce, die ihn als orientalischen Kampfkünstler mit Stolz und Würde zeigte. Ja. Er wurde gleich für 3 weitere Folgen verpflichtet. Ich glaube, ihm war von diesem Zeitpunkt an klar, dass seine Wünsche in Erfüllung gehen konnten. In einer Notiz schrieb er im Frühjahr 1969: Ich, Bruce Lee, werde der erste, höchstbezahlte asiatische Superstar in den Vereinigten Staaten sein. Ich werde überzeugende Darstellungen und beste Qualität auf die Leinwand bringen. Ab 1970 werde ich Weltruhm erringen und bis 1980 $10 Millionen besitzen. Ich werde so leben können, wie ich möchte, in innerer Harmonie und Glück. Doch Bruce wollte nicht warten, bis die Gewaltigen von Hollywood auf ihn aufmerksam wurden. Dann kam der verhängnisvolle Tag des Jahres 1970, an dem er sich beim Gewichtheben eine schmerzhafte Verletzung am unteren Rücken zuzog. Der Arzt sagte ihm, er habe sich einen wichtigen Nerv verletzt. Mehrere Monate wurde er mit Cortison behandelt und sollte sich nicht belasten. Für Bruce muss es doch bei seinem Tatendrang unmöglich gewesen sein, einfach nur ruhig im Bett zu liegen. Deshalb hat er viel gelesen und seine Gedanken und Ideen in 6 Büchern aufgeschrieben. Man hat ihm wohl sogar geraten, mit dem Kampfsport aufzuhören, aber das war für Bruce undenkbar. Spätestens nach 6 Monaten wollte er wieder fit sein. Er konnte Schmerz aushalten, war niemals richtig entspannt und fast gepeinigt von dem Drang, seine Ideen zu verwirklichen. Als Bruce Lee 1970 seine Mutter in Hongkong besuchte, war er vom Empfang dort mächtig überrascht. Er hatte keine Vorstellung davon gehabt, wie beliebt er durch die grüne Hornisse in Hongkong und ganz Südostasien geworden war. Er kehrte heim, um zu erkennen, dass die Brust eines jeden Chinesen stolz geschwellt war, wegen der Erfolge eines Einheimischen in Amerika. Er gab unzählige Interviews für Fernsehen, Radio und Zeitung. Dieser wunderbare Empfang ließ Bruce Lee ernsthaft erwägen, nach Hongkong zurückzukehren. Doch in Los Angeles standen ihm noch Dreharbeiten für Long Street bevor. Und seine betuchten Kunden erwarteten ebenfalls seine Rückkehr. Bei Warner Brothers hatte man entdeckt, dass Kung-Fu das öffentliche Interesse geweckt hatte. Also beschlossen sie, eine TV-Serie mit dem Titel Kung-Fu zu produzieren. I seek not to know all the answers, but to understand the questions. Bruce selbst hatte die Idee gehabt, eine Serie über einen Shaolin-Priester zu konzipieren, der durch Amerika reist und die verschiedensten Abenteuer erlebt. Das Studio setzte sich mit ihm zusammen und heraus kam die Fernsehserie Kung-Fu. Doch man gab dem Amerikaner David Carradine die Hauptrolle. Sein Freund James Coburn sagte damals zu ihm: Da gehst zum Fernsehen und nach einer Saison bist du verbraucht. Das Fernsehen frisst Genies auf. Es kann einen Mann in einer 13-teiligen Serie ausquetschen. Du vergeudest deine Zeit damit. Geh stattdessen nach Hongkong, wo dein Talent entsprechend gewürdigt wird. Es erschien mir plötzlich völlig bedeutungslos, noch weitere TV-Rollen in Amerika zu spielen. Ich war ein gelber Chinese, der als Kung-Fu-Attraktion in diesen Serien eingesetzt wurde. Aber so würde ich nie ein wirkliches Idol für ein weißes Publikum darstellen können. Bruce erhielt viele Angebote aus Hongkong, aber innerlich wünschte er sich noch immer eine Karriere in Amerika. Erst als der Filmproduzent Raymond Shaw, der gerade in Hongkong seine eigene Produktionsgesellschaft Golden Harvest gegründet hatte, ihm ein Angebot unterbreitete, entschloss sich Bruce zu einer Rückkehr nach Hongkong. $7,500 sollte Bruce pro Kinofilm erhalten. Das war für Hollywood-Verhältnisse nicht viel, aber für Hongkong war das eine Menge Geld. Vor allem, weil sich Bruce nicht, wie sonst üblich, auf lange Zeit vertraglich binden musste, sondern lediglich für 2 Kinofilme verpflichtet wurde. Bevor ich den Vertrag unterzeichnete, habe ich mir einen Haufen von diesen Kung-Fu-Filmen angesehen. Die waren schrecklich oberflächlich. Ständig kämpft irgendjemand, aber viel schlimmer ist, sie kämpfen alle auf die gleiche Weise. Das halte ich für sehr unrealistisch. Außerdem muss es doch möglich sein, zu kämpfen und gleichzeitig zu schauspielern. Und ich wollte weg von diesem exzessiven Waffengewalt. Um Kosten zu sparen, wurde Bruce Lees erster Kinofilm The Big Boss, der in den deutschen Kinos später unter dem Titel Die Todesfaust des Chang Li laufen sollte, in Bangkok gedreht. Eigentlich wollte Bruce den 2. Film für Golden Harvest abdrehen und dann nach Amerika zurückkehren. Aber seine Pläne änderten sich an jenem Abend im Oktober 1971, als wir an der Premiere von The Big Boss in Hongkong teilnahmen. Unerwartet schnell ging Bruce' Traum in Erfüllung. Das Publikum war begeistert, schrie, sprang auf und klatschte Beifall. Es war für uns unmöglich, das Kino zu verlassen. So sehr wurden wir von den Zuschauern belagert. In weniger als 2 Stunden war Bruce zu einem Star geworden. Die Zeitungen attestierten Bruce eine animalische Leinwandpräsenz und verglichen ihn gar mit Clint Eastwood, Steve McQueen oder den verschiedenen James-Bond-Darstellern. Dann lass uns doch jetzt nochmal in die Todesfaust des Chang Li gucken. Ja, klar. Die Geschichte von The Big Boss ist einfach, ja geradezu naiv, aber sehr wirkungsvoll. Bruce spielt einen jungen neuen Arbeiter in einer Eisfabrik, die aber nur ein Scheinunternehmen für Drogenhandel ist. Er geht dem mysteriösen Tod eines Kollegen nach und findet den Schwindel heraus. In der ersten Hälfte des Films sieht sich Bruce andauernden Beleidigungen und Erniedrigungen durch seine Vorgesetzten ausgesetzt. Auch seine Familie hält ihn für einen Nichtsnutz und verlangt endlich Besserung von ihm. Seine Anstrengungen, sich trotz des massiven Drucks gut zu betragen und zurückzuhalten, ließen das Publikum damals vor Spannung auf den Rand ihrer Sitze hocken. Schließlich, als die Spannung schier unerträglich wird, schlägt Bruce endlich zurück. Pass auf, was jetzt passiert, es ist einfach umwerfend! Kannst du mal ruhig sein? Systematisch erledigt Bruce einen Gegner nach dem anderen, bis er schließlich in einem grandiosen Finale auf den Big Boss des Drogenkartells trifft. The Big Boss war der bis dato erfolgreichste Film Hongkongs und setzte seinen Siegeszug durch den ganzen südostasiatischen Raum fort. Sein nächster Film, Fist of Fury oder Todesgrüße aus Shanghai, beginnt mit dem Tod eines Lehrers an einer chinesischen Kampfkunstschule in Shanghai im Jahre 1908. Bei der Beerdigungsfeier überreichen Vertreter einer japanischen Karateschule den trauernden Chinesen ein Transparent mit der beleidigenden Aufschrift »Für den kranken Mann Asiens«. Bruce erträgt die Beleidigung, glaubt aber, dass die Japaner am Tode seines Meisters schuld seien. Ganz allein geht er in die Schule der Japaner und nimmt die ganze Schule auseinander. Zum ersten Mal benutzt er hier die Nunchakus, eine von Bauern entwickelte Waffe, bestehen aus 2 Holzstäben, die mit einer Kette verbunden sind. In Fist of Fury habe ich diese Kampfszene mit Bob Baker, der den russischen Boxer spielt. Erinnern Sie sich an die Szene, als er meinen Hals in einer Beinschere hat? Der einzige Teil meines Körpers, den ich noch bewegen konnte, war mein Mund. Also biss ich ihn ins Bein. Sie sehen also, es gibt nichts Verbotenes im Jeet Kune Do. Als Bruce den geschlagenen Japanern zu verstehen gibt, Chinesen sind keine kranken Männer, sprang das Kinopublikum von den Sitzen. Fist of Fury ist ziemlich gewalttätig. Chinesen sind ein gewalttätiges Volk. Die Glorifizierung von Gewalt ist schlecht. Deshalb habe ich darauf bestanden, dass der Mann, den ich spiele, zum Schluss stirbt. Er hat viele Menschen getötet und muss dafür bezahlen. Über diese Bestrafung waren viele chinesische Zuschauer verärgert. Ich habe diese Gewalt in den Filmen ja nicht erfunden. Das Blut floss schon literweise in den Kung-Fu-Filmen, bevor ich kam. Ich würde die Kämpfe in meinen Filmen nicht als Gewalt, sondern als Action bezeichnen. Ein Actionfilm liegt im Grenzbereich zwischen Realität und Fantasie. Wären meine Filme völlig realistisch, könnten sie mich sicher einen verdammt gewalttätigen Burschen nennen. Ich würde meinen Gegner einfach auseinanderreißen, aber ich würde es nicht zu kunstvoll tun. Ich habe diese Intensität in mir, die das Publikum an mich glauben lässt, weil ich selbst an das glaube, was ich tue. Auch die Benutzung der Nunchakus stieß auf Kritik. Der Gebrauch dieser altertümlichen Waffe ist in vielen Teilen der Welt strafbar. Lee aber sah nur ihre dramatische und theatralische Anziehungskraft. Das Nunchaku ist eine interessante und historische Waffe, die nicht mehr Jugendliche zu Gewalttätigkeiten anstiften wird, als wenn etwa John Wayne in einem Western ein Gewehr benutzt. Ich habe mir meinen Augen kaum getraut, als ich Todesgrüße zum ersten Mal gesehen habe. Ich hatte zwar schon so einige japanische Samurai-Filme und dergleichen gesehen, ja, aber ich war nicht darauf vorbereitet, was ich da auf der Leinwand sah. In den ziemlich simplen Handlungen geht es ja meistens um Rache. Stets spielen irgendwelche Kampfschulen und ein verehrter Meister eine Rolle. Ja, genau. Zu Beginn erlebt man immer eine Erniedrigung durch einen Rivalen, die Vergiftung des geschätzten Lehrers oder den Mord an einem geliebten Menschen. Lee sinnt nach Rache, wird zurückgehalten, beherrscht sich, bis er sich nicht mehr zügeln kann. Genau, und dann, pass auf, und dann entbrennen die erregendsten Action-Szenen, die jemals auf der Leinwand gezeigt wurden. Ein Mann ohne Waffen gegen eine Übermacht an Gegnern. Er bahnt sich seinen Weg durch die Bösen. Und zwar ohne Kameratricks. Ohne Kameratricks sind seine Fäuste, Füße, Ellenbogen am Werk. Die Kinozuschauer reagierten mit Begeisterung. Die klatschten Beifall und sprangen von ihren Sitzen auf. Im Finale trifft der Held dann auf den Oberbösewicht. Und jetzt beginnt ein Tanz von erhabener, kunstvoller Schönheit. Lee hat nicht das Vulgäre eines betrunkenen Westernschützen, nicht die einfallsreichen Erfindungen, die James Bond sein Überleben sichern. Und auch nicht die schwerfälligen Fäuste von John Wayne, der im Saloon angesägte Tische und hauchdünne Whiskyflaschen auf Pferdedieben zerschlägt. Ich bin mit der hiesigen Filmindustrie nicht zufrieden. Das Publikum muss auf ein höheres Niveau geführt werden. Hier liegt eine verantwortungsvolle Aufgabe für mich und ich werde in Zukunft verschiedene Arten von Filmen machen. Die einen werden ernst sein, einige philosophisch und andere reine Unterhaltung. Aber ich werde mich in keiner Weise prostituieren. Ich bin Kampfkünstler aus Berufung und ein Schauspieler von Beruf. Sein zweiter Film machte Bruce endgültig zum Kassenmagneten. In den Boulevardzeitungen konnte ich Artikel lesen, in denen Bruce Affären mit dieser oder jener Frau angedichtet wurden. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt auf so eine Idee kam. Natürlich musste Versuchung für ihn da gewesen sein. Er war erfolgreich, attraktiv, Sexappeal. Er war schon immer ein Mann gewesen, der Frauen anzog. Er reiste viel, war länger für Dreharbeiten von zu Hause weg. Ich weiß, viele Frauen verfolgten ihn. Ich meine, nicht die üblichen albernen Briefe und Telefonanrufe, die jeder Superstar erhält. Bruce wurde von verschiedenen Frauen regelrecht verfolgt und gedrängt. Güte, diese Frau lässt mich nicht in Ruhe, sagte er des Öfteren zu mir, wenn wir am Telefon sprachen. Ich bin Tag, mein Prince of France. In Skylons, Nims and Tents. Powerless and Citizens, die Schweiz. Besser sein als der Vorgänger. Das kann ich nur gewährleisten, wenn ich mehr Kontrolle über alle Stadien des Filmemachens bekomme. Dann hat Bruce mit Raymond Chaw seine eigene Produktionsfirma Concord gegründet. Es war ziemlich mutig von ihm, seinen nächsten Film The Way of the Dragon selbst zu schreiben, Regie zu führen, zu produzieren und natürlich auch noch die Hauptrolle zu spielen. Er übernahm die volle Verantwortung und stürzte sich wie ein Besessener in sein erstes eigenes Filmprojekt. Er hatte seine führende Hand einfach in allen Produktionsphasen. Von der Planung des Bühnenbildes bis zur Auswahl der Kostüme. Und vor allem war er beim Schnitt des Films beteiligt. Einmal hat er sogar beim Einspielen der Filmmusik ein Rhythmusinstrument gespielt. Von Anfang an klar, dass Film eine Mischung aus Kunst und Geschäft ist. Karate-Champions wie Chuck Norris und Bob Wall nach Hongkong zu holen, hatte sowohl künstlerische als auch kommerzielle Relevanz. Das chinesische Publikum liebt es, wenn ihr Held über Leute anderer Rassen siegt. Und gleichzeitig hatte ich würdige Gegner für meine Kampfszenen. Man darf nicht vergessen, dass auch mein dritter Film eigentlich nur für den asiatischen Markt konzipiert war. Viele Zuschauer waren natürlich erstaunt, dass der neue Bruce Lee-Film in Rom spielte. In The Way of the Dragon oder Die Todeskralle schlägt wieder zu, ja, geiler Titel. spielt Lee den jungen unscheinbaren Mann vom Lande, der in die ausländische Großstadt kommt, um seiner Schwester zu helfen, die in Rom ein Restaurant betreibt und von der Mafia bedroht wird. Bruce war recht zufrieden mit The Way of the Dragon. Im Westen kritisierte man den Film als zu naiv. Aber Bruce war klar, dass er die Sehgewohnheiten seines Publikums in Südostasien nicht über Nacht ändern konnte. Instinktiv wusste er, dass ein großer, glatter Hollywood-Film niemals die gleiche Anziehungskraft haben würde. Sie denken, dass ich nur am Geld interessiert bin. Deshalb versuchen Sie, mich mit hohen Summen in Ihre Studios zu locken. Aber ich möchte lediglich einen fairen Anteil am Profit. Was für mich zählt, ist, einen wirklich guten Film zu machen. Eigentlich wollte Bruce nach The Way of the Dragon einen kurzen Urlaub machen. Aber dann erfuhr er, dass sein alter Freund und Schüler, der 2,18 Meter große Basketballspieler Kareem Abdul-Jabbar, Hongkong besuchen wollte. Bruce hatte ein nur vages Konzept für sein nächstes Projekt Game of Death im Kopf. Er wollte die besten Kampfkünstler und Athleten in einem Film zusammenbringen. Bruce war der Meinung, dass es nichts Aufregenderes geben konnte, als ihn im Kampf mit einem Mann zu sehen, der mehr als einen halben Meter größer war als er. Wie groß war er? Keine 1,70, oder? Gut aufgepasst. Danke. Also plante und drehte er mit Kareem eine Woche lang nur diese eine irre Kampfszene für Game of Death. Die Grundidee von Game of Death war doch diese mehrstöckige Pagode irgendwo in Thailand, mhm, ja? Mhm. In der sich Bruce Stockwerk für Stockwerk hinaufkämpfen muss. Und auf jeder Etage wartet ein neuer, super guter Gegner auf ihn. Mit seinem Kumpel, dem Nunchaku-Experten Dan Inosanto und dem Hapkido-Meister Shihon Joy, hat Bruce danach noch zwei weitere spektakuläre Kämpfe für Game of Death gedreht. Du kannst ihn für Game of Death. Zeigten an Bruce scheinbar unerschöpflichen Vorrat an Energie. Zeitgleich kamen immer neue Filmangebote aus aller Welt. Auch verschiedene Hollywood-Studios traten nun an Bruce heran. Und Bruce erfüllte das mit einer gewissen Genugtuung. Jetzt sah er seine Chance, der erste chinesische Weltstar der Geschichte zu werden. Der Bambus und der Dollarvorhang waren durchlöchert. Die Filmweltmacht Amerika war reif für einen Helden aus Fernost. Fred Weintraub von Warner Brothers hat mir dann endlich das Angebot gemacht, auf das ich so lange gewartet hatte. Seit 4 Jahren hatte ich davon geträumt, einen guten Film über Kampfkunst zu machen. Es liegt eine unvergleichliche Schönheit in diesen Kämpfen, ganz wie bei einem tödlichen Ballett. Niemand kann sich der Faszination entziehen, die von dem Kampf eines wahren Künstlers ausgeht. Warner Brothers stimmten schließlich zu, den Film Enter the Dragon mit Concorde in Hongkong zu produzieren. Um die $800,000 hat der Film gekostet. Für amerikanische Verhältnisse war das nicht viel, aber für einen Hongkong-Film war das eine gewaltige Summe. Im Februar 1973 kamen Fred Weintraub, Regisseur Robert Claus, der Schauspieler John Saxon und die Karate-Champions Jim Kelly und Bob Wall nach Hongkong und begannen mit Bruce für 10 harte Wochen an Enter the Dragon zu arbeiten. Bruce spielt einen Kampfkünstler aus einem Shaolin-Tempel, der zu einem großen Kampfturnier auf die Inselfestung des gewissenlosen Heroinhändlers Han reist. Er soll diesen Han als verdeckter Ermittler des Drogen- und Mädchenhandels überführen. Genau, und außerdem stellt sich heraus, dass die Leute von Han auch für den Tod von Lees Schwester verantwortlich sind. Das ist eine üble Sache. Bruce war während der Dreharbeiten einer unerträglich physischen und psychischen Belastung ausgesetzt. Es war, als hätte man eine Maschine auf Hochtouren gebracht. Viele Kampfszenen ließ Bruce 10 oder gar 15 Mal wiederholen, bis er der Meinung war, sie seien perfekt. Sie müssen sich vergegenwärtigen, dass noch niemals zuvor auf einem Filmplakat ein chinesischer Name vor einem amerikanischen Namen stehen sollte. Ein immenser Druck lastete auf den Schultern von Bruce, der jetzt unbedingt alles richtig machen wollte. Sicher stand ihm auch ein gewisser chinesischer Nationalismus im Weg, sprich die Abneigung gegen die Amerikaner, die sich plötzlich in die chinesische Kultur hineindrängten. Bruce Lee starb, bevor Enter the Dragon oder Der Mann mit der Todeskralle in die Kinos kam. Ich glaube nicht, dass er eine Ahnung davon hatte, wie groß der Film herauskommen würde. Selbst Warner Brothers waren von dem Erfolg überrascht. Er brach alle Rekorde. Ein absoluter Klassiker. Es war Bruce Lees endgültiger Durchbruch zum Weltstar. Mit seinem nächsten Film hätte er Millionen verdienen können. Ende April 1973 hatte sich Bruce mehr oder minder dazu entschlossen, in die USA zurückzukehren, wo das Leben für uns einfacher war und ihm mehr Möglichkeiten offenstanden. Er hatte vor, vielleicht 2-mal im Jahr nach Hongkong zu fliegen, um einen neuen Film zu drehen, weil er dort die volle Kontrolle über seine Projekte haben konnte. Täglich flatterten tolle Angebote auf seinem Schreibtisch. Doch Bruce wollte abwarten, bis Enter the Dragon endlich in die Kinos kam und arbeitete an seinem Drehbuch für Game of Death weiter. Am 10. Mai 1973 geschah dann etwas, das unsere Welt ins Wanken brachte. Bruce arbeitete an der Nachvertonung zu Enter the Dragon. In Hongkong werden Filme meist ohne Originalton gedreht und müssen dann später vertont werden. Es war eine furchtbare Hitze. Und Bruce war trotz seiner Bemühungen, fit zu bleiben und all seinen Vitaminen, Proteinen und Säften, die er ständig zu sich nahm, noch sehr erschöpft und müde von den Dreharbeiten. Seine Mitarbeiter dachten auch, dass er ungewöhnlich müde aussah. Aber angesichts der Strapazen seiner letzten Filmkämpfe und der großen Hitze kümmerte sich niemand darum. Bruce ist dann in einen kühleren Ruheraum gegangen und brach dort zusammen. Er sagte mir später, dass er wohl nicht besinnungslos war, denn er konnte Schritte hören, die sich dem Raum näherten. Er gab vor, seine Brille auf dem Fußboden zu suchen, als ihn ein Mitarbeiter sah, und ging dann zurück ins Tonstudio. An der Tür brach er erneut zusammen, übergab sich und hatte krampfartige Zuckungen. Bei der Einlieferung ins Krankenhaus war Bruce bewusstlos. Ich habe das ja in den ganzen Bruce Lee-Büchern gelesen. Das war nicht bloß die Überarbeitung oder Erschöpfung. Die Ärzte haben gemerkt, dass Bruce beinahe gestorben wäre. Ja. Sie wollten sein Gehirn genauer untersuchen und auf die Frage, ob er manchmal Drogen nimmt, hat Bruce zugegeben, ab und zu Cannabisblätter zu nehmen. Echt? Ja. Er ist dann nach Los Angeles geflogen und dort eingehend untersucht worden. Die haben ihm aber versichert, dass er mit seinen 32 Jahren den gesunden Körper eines 18-Jährigen hat. Das hat ihn und seine Frau Linda dann wieder beruhigt. Den Grund für die Hirnschwellung, die seinen Anfall auslöste, konnten sie nicht erkennen. Bruce bekam Medikamente, die die Aktivität des Gehirns bremsen. Die hatte er aber oft vergessen zu nehmen. In Bruce' Familie sind keine Fälle von Epilepsie oder Ähnlichem bekannt. Dr. Lankford erklärte mir, dass diese konvulsivischen Anfälle, die den epileptischen ähneln, durch Zuckermangel im Blut, Sauerstoffmangel, eine Hirnverletzung, bei Meningitis oder bei einem Gehirntumor auftreten können. An Epilepsie litt Bruce aber nicht. Am Abend des 20. Juli 1973 wollten Bruce und sein Produzent Raymond Shaw den James-Bond-Darsteller George Lazenby zum Essen treffen. Lazenby, Lazenby. Das ist doch der, der nur ein einziges Mal Bond gespielt hat, oder? Jupp, im Geheimdienst Ihrer Majestät. Lazenby sollte eine tragende Rolle in Game of Death spielen und so etwas internationales Flair in den Film bringen. Aber Bruce Lee ist doch im Bett einer anderen Frau gestorben, oder wie war das? Zuvor trafen sich Bruce und Shaw bei Bertie Ting Pei, einer jungen und hübschen Schauspielerin aus Taiwan, die Bruce für die weibliche Nebenrolle in Game of Death vorgesehen hatte. In Bertys Wohnung ging es Bruce offensichtlich noch gut und sie gingen gemeinsam das Drehbuch durch. Doch später klagte Bruce über Kopfschmerzen und Betty gab ihm eine Tablette Ekphagesic, eine Art Superaspirin, die ihr Hausarzt mal verschrieben hatte. Als Raymond gegen 19.30 Uhr zum Treffen Lazenby aufbrechen wollte, ging es Bruce so schlecht, dass er sich kurz bei Betty hinlegen musste. Als Shaw gegen 21.30 Uhr aus dem Restaurant zurückkehrte, um nach Bruce zu sehen, schlief er noch fest in Bettys Schlafzimmer. Er versuchte, ihn zu wecken, aber Bruce reagierte nicht. Betty rief ihren Arzt, der Bruce sofort ins Krankenhaus bringen ließ. Also ist er doch nicht im Bett von dieser Betty gestorben? Ja, er ist im Krankenhaus. Mein Ehemann, Bruce Lee, der physische Fitness in Perfektion verkörperte, der fast eins war mit der Leistungsfähigkeit seines Körpers, dessen außergewöhnlichen Belastungsmöglichkeiten, der ständig den Drang verspürte, möglichst viele Dinge in möglichst kurzer Zeit zu erreichen, war plötzlich tot. Ihm war es nicht mehr vergönnt, mitzuerleben, wie auch unser gemeinsamer Sohn Brandon als Schauspieler bekannt wurde. Brandon, der ist doch auch auf dem Höhepunkt seiner Karriere bei Dreharbeiten gestorben. Ja, genau. Er hat im März 1993 die Hauptrolle in dem amerikanischen Grufti-Actionfilm The Crow gespielt. Bei den Dreharbeiten hat ein Projektil aus einer Schreckschusspistole seinen Brustkorb durchbohrt. Unschöne Sache. Er ist noch am Drehort gestorben. Wie das für Linda, seine Mutter, gewesen sein muss? Ein echter Albtraum. Der Unfall ist bei einer Szene passiert, in der Eric Draven, so hieß die Figur, die Brandon spielte, von einem Straßengangster erschossen wird. Später kehrt Draven dann als finsterer Racheengel aus dem Grab zurück Natürlich brodelte es nach Brandons Tod wieder heftig in der Gerüchteküche. Ja, genau. Ich habe sogar mal gelesen, er sei von der gleichen chinesischen Mafia getötet worden wie sein Vater exakt 20 Jahre zuvor. Ach, alles Quatsch. Ja. Brandons Tod war ein Arbeitsunfall, der zynischerweise Parallelen zu einer Szene im nachträglich vollendeten Game of Death aufweist. Auch hier wird das Double von Bruce, der einen Schauspieler spielt, bei den Dreharbeiten von dem Killer einer Verbrecherorganisation erschossen. Brandon Lees Filmtod wirkt aber wie ein Arbeitsunfall. Ach, Schluss jetzt mit diesem Verwirrspiel. Die Filmszene, in der man sieht, wie Brandon Lee ums Leben kommt, ist übrigens später im fertigen Film The Crow nicht verwendet worden. Das Filmmaterial wurde von der Polizei beschlagnahmt und ist später angeblich vernichtet worden. Mein Mann Bruce Lee war der erste orientalische Superstar, der eine Brücke über die kulturelle Kluft zwischen Ost und West schlagen konnte. Er war der Gegenpol zu klischeehaft verzerrten chinesischen Figuren wie Charlie Chan oder Dr. Fu Manchu. Dadurch wurde er zum Idol für Millionen von Asiaten, die sich ethnisch und kulturell mit ihm verbunden fühlten und sich stolz mit ihm identifizierten. Bruce Lee, dieser tödliche Wirbelwind fliegender Fäuste, Arme und Beine, gewann mit seiner magischen Ausstrahlung auch das westliche Publikum. Er enthüllte bis dahin im Westen unbekannte Künste, die von den Chinesen schon seit Jahrhunderten gepflegt wurden. Noch heute kann man in seinen wenigen Filmen die Beherrschung des Körpers in höchster Vollendung bewundern. Die Gewalttätigkeit, die bei diesem Spiel von ihm ausgeht, ist immer eine seltsam reinigende. Genauso wichtig wie seine Aktionen ist dabei sein Gesicht, das unbeugsame Entschlossenheit und Konzentration widerspiegelt. Zeitweise wirkt er dabei wie in einer Ekstase verloren. Ein zweifellos unbesiegbarer Superman. Das schreibt doch auch Polanski in seiner Biografie. Eines Nachmittags ging ich allein ins Kino, um mir Bruce Lees Enter the Dragon anzusehen. Draußen drängte sich eine Menschenmenge. Der Film war ein Riesenhit. Doch Bruce, der gerade in Hongkong an einer Hirnblutung gestorben war, konnte diesen Erfolg nicht mehr genießen. Irgendwie hatte das etwas Symbolisches für Hollywood, für das Schicksal überhaupt. Mit wie viel Einsatz hatte er sich doch bemüht, beim Film richtig Fuß zu fassen? Ich erinnere mich an einen Brief von ihm. Roman, falls du je Lust haben solltest, bei einem Kung-Fu-Film Regie zu führen... Jetzt war er tot, doch die Produzenten, die ihn so lange ignoriert hatten, scheffelten Millionen. Es ist nicht verwunderlich, dass der plötzliche Tod von Bruce zu den wildesten Spekulationen Anlass gab. Die Zeitungen verbreiteten Gerüchte, Bruce sei drogenabhängig und habe so seine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit erzielt. Die Tatsache, dass Bruce im Bett einer anderen Frau gestorben war, entfachte natürlich Spekulationen über eine Affäre mit Betty Tinker. Sogar die unglaubliche Theorie, Raymond Shaw habe seinen Tod als Werbemaßnahme organisiert. Doch es kam noch schlimmer. Eine regelrechte Schwemme von billig und schnell produzierten Kung-Fu-Filmen aus Hongkong überschwemmte nach Bruce Lees Tod den Markt. Bruce Lee, das war mein Leben. Bruce Lee, unbesiegt bis in den Tod. Bruce Lee, the King of Karate. Diese angeblich autobiografischen Schnellschüsse suggerierten dem Publikum immer, Bruce Lee würde tatsächlich in diesem Film mitspielen. Doch es waren immer laienhafte Bruce Lee-Doppelgänger, die unbeholfen das Leben des Superstars plakativ verzerrt nachspielten. Oder es wurden einfach dokumentarische Filmschnipsel aus Nachrichtensendungen in die Filme geschnitten und schon konnte man den zugkräftigen Namen Bruce Lee auf das Filmplakat setzen. Das nennt man wohl Leichenfledderei. Es kommt doch bestimmt ständig vor, dass unwissende Zuschauer diese stümperhaften Filme für echte Bruce Lee-Filme halten. Die Veröffentlichung des Autopsieberichts trug nicht dazu bei, die Sensation um Bruce Lees Tod zu dämpfen. In seinem Magen waren geringe Spuren von Marihuana oder Cannabis gefunden worden. Ärzte bestätigten aber, dass diese Fremdsubstanzen unmöglich zu seinem Tod geführt haben könnten. Abschließend kam man zu dem Ergebnis, dass Bruce Lees Körper überempfindlich auf die Schmerztablette Iquagesic reagiert hatte. Sein Gehirn war infolgedessen innerhalb eines kurzen Zeitraumes von etwa 1400 Gramm Normalgewicht auf 1575 Gramm angeschwollen. Bruce hatte zwei Totenfeiern. Eine öffentliche in Hongkong, zu der an die 30.000 Verehrer kamen, und eine in Seattle, wo er beerdigt wurde. Ich wusste, dass er den Frieden und die Ruhe in Seattle bevorzugt hätte. Zur Beerdigung auf dem Lakeview-Friedhof von Seattle kamen etwa 180 Freunde und Angehörige. Sein Sarg, war mit weißen, gelben und roten Blumen bedeckt, die das Yin- und Yang-Symbol darstellten. Die Sargträger waren Steve McQueen, James Coburn, Dan Inosanto, Taki Kimura, Peter Chin und Bruce Bruder Robert. 1975 hat Robert den Song The Ballad of Bruce Lee geschrieben und aufgenommen. Seinem Bruder hatte Bruce einmal gesagt, er verabscheue allein die Idee, alt und schwach zu werden. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. The water can flow or it can crash. Be water, my friend. Bruce Lee, der kleine Drache, von Jörg Buttgereit. Bruce Lee, Tobias Meister, Linda Lee, Gerti Honeck, Sprecher, Wolfgang Kondrus, Jörg, Viktor Neumann, Rainer, Florian Lukas, Chuck Norris, James Coburn, Manfred Lehmann, Roman Polanski, Fred Weintraub, Jürgen May. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Philipp Brühl. Regie Jörg Buttgereit. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2003.